schwer als Deutscher in diesem Land zu existieren. Zu viele Verrückte, die das Land ruinieren. Fremde Interessen, nach ihnen wird das Land regiert. Und die deutsche Kultur wird immer mehr kastriert. Die Gesellschaft, sie läuft völlig aus der Bahn. Blind und taub, wie im Fieberwahn. Kein Weg zurück und auch nicht nach vorn. Wir treten auf der Stelle, haben jeden Halt verloren. Wacht auf, erkennt die Gefahren. Wehrt euch, seid nicht länger die Sklaven. Kämpft für dieses Land, kämpft für eure Rechte. Wir wollen freie Deutsche sein und keine Knechte. Keine Knechte. Ständig kommen sie mit neuen Reformen. Es dröhnt und pfeift in meinen Ohren. Diesen ganzen Schwachsinn kann ich nicht mehr hören, mit dem sie das Land meiner Väter zerstören. Von nationalen Problemen lenken sie ab, diese Heuchelei. Ich hab es so satt, wie die Bolzen fettgefressen über uns triumphieren, während ehrliche Deutsche auf der Straße erfrieren. Wacht auf, erkennt die Gefahren. Wehrt euch, seid nicht länger die Sklaven. Kämpft für dieses Land, kämpft für eure Rechte. Wir wollen freie Deutsche sein und keine Knechte. Staatlichen Medien, sie lügen wie gedruckt, um uns zu verblenden. Bis keiner mehr zuckt, als Tätervolk werden wir hingestellt. Und um die Sünden reinzuwaschen, kassieren sie unser Geld. Merkt denn keiner, dass hier etwas nicht stimmt? Wie jeden Tag erneut dieser Albtraum beginnt. Freiheit für Deutschland, schreit es heraus wie ein Orkan, der über unsere Städte braust. Wacht auf, erkennt die Gefahren. Wehrt euch, seid nicht länger die Sklaven. Kämpft für dieses Land, kämpft für eure Rechte. Wir wollen freie Deutsche sein und keine Knechte. Keine Knechte. Next.